إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und zwar, wir sind in Riyad al-Salihin. باب حث السلطان وغيره على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. إذن حث السلطان على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم، أي من قرناء السوء. طبعا الأبواب هذه كلها متعلقة في السلطان. تكلمنا أن يتخذ السلطان يجب أن يكون عادلا، السلطان يجب أن يتخذ بطانة صالحة، السلطان يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حكمه. من طلب الإمارة لا يعطاها، من كان ضعيفا لا يعطى الإمارة، الذي يحرص على الإمارة تكون له ندامة يوم القيامة، الذي يأخذ الإمارة بغير طلب فهذا يعان عليها، أما من يأخذها بطلب وسعي فإنه لا يعان عليها. والآن نصل إلى هذا الباب، وهو حث السلطان على اتخاذ وزير صالح. هنا الوزير الصالح بمعنى المساعد، الإنسان الذي يكون بينه وبين الناس، لأن السلطان لن يستطيع أن يفعل كل شيء لوحده، فلا بد أن يكون له من يعينه على تحضير الأمور وعلى الحكم، أو كذلك القاضي لا بد أن يكون له، أو الوالي. فأي سلطان يحتاج إلى من يكون معه، وعليه أن يتخذ السلطان المسلم أهل الخير، أهل الخير عليه أن يتخذهم وزراء. ذلك قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بارك الله فيكم. هذه الآية: الأخلاء جمع خليل، والخليل هو الذي أحبك وتحبه حبا عظيما حتى يتخلل حبه جميع البدن. يعني الأمر المحبة ليس العادية، وإنما فوق العادية، بحيث يكون كل شيء. فلذلك أعلى أنواع المحبة الخلة، أعلى أنواع المحبة الخلة. قال تعالى: واتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الرحمن، والله النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، لا بل هو خليل الرحمن، لأن الخلة أعظم من المحبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أبو بكر صاحب في الإسلام وأخ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم: أي الرجال أحب إليك يا رسول الله؟ قال: أبو بكر، ومن النساء عائشة رضوان الله عليها. فيوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لماذا؟ يعني في الدنيا كان هناك من وصل إلى درجة عظيمة في المحبة، ولكن يوم القيامة يتعادون. أما المتقون فلأن محبتهم في الله سبحانه وتعالى كانت، فيظلون بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك بارك الله فيكم يكونون من الأحباب وليس من المتعادين، لأنهم خافوا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى: استبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قبل الآية أول شيء في الآيات: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا بارك الله فيكم، الآية مناسبة لمسألة أنه هذا الذي كان مع السلطان إذا كان محبا له وكان السلطان يحبه، فهؤلاء سيكونون ليس من الأعداء يوم القيامة، لأنهم خافوا الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يخافوه فإنهم يتعادون يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. In den letzten Unterrichten haben wir über verschiedene, sage ich jetzt, Themen gesprochen. Und das geht eigentlich darum, das geht in diesen Unterrichten darum, um die Herrschaft, um die Herrschaft, Herrscher und was die Herrscher und, von Aufgaben haben und wie sie handeln sollten. Und zwar, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, wir haben darüber gesprochen: ein Herrscher muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, ein Herrscher muss gerecht sein, ein Herrscher muss alles tun, damit sein Volk gut lebt, das Volk muss dem Herrscher Gehorsamkeit leisten, natürlich im Guten, und der Herrscher sollte sich Leute suchen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die ihm helfen in seiner Arbeit. Dann haben wir darüber gesprochen, dass jeder Herrscher entweder eine Gruppe um sich hat, die schlecht sind oder die gut sind. Und derjenige, der die Herrschaft verlangt und Herrscher sein will, und der hat andere Absichten, Allah wird ihm nicht helfen in seiner Arbeit. Aber derjenige, der das nicht haben will und er bekommt das, und der will was Gutes erreichen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm helfen, ihn unterstützen. Und dann haben wir darüber gesprochen, als Abu Dharr dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Dharr sprach und er sagte ihm: O Abu Dharr, sei kein Richter zwischen zwei Leute und nimm keine Herrschaft. Und heute, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, reden wir darüber, über ein neues Kapitel, und zwar Ansporn für Machthaber, Richter und andere Herrscher, gute Berater zu nehmen, oder Wazir, das wird Minister, zu nehmen, und sie vor schlechten Gefährten zu warnen, sowie davor, diesen Gehör zu schenken. Das heißt, Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, in diesem Kapitel geht darum, dass wir Herrscher haben. Und wir haben voriges Mal erklärt, Herrscher bedeutet natürlich zum Beispiel wie Führer, und von der anderen Seite zum Beispiel Richter. Er herrscht auch, weil er richtet. Und alles, was in diesem, alles, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, was in diesem, sage ich jetzt, Kreis zu finden ist. Und zwar, Barakallahu fikum, das heißt, ein Richter, ein Herrscher, ein Provinzleiter, ein Verantwortlicher, der soll sich, jeder von diesen, sollte sich Helfer oder Berater oder Mitarbeiter suchen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die Gutes tun und die sich für das Gute einsetzen, und der sollte aufpassen, nicht dass man wal'iyadhu billah schlechte Leute um sich hat. Und pass auf, wir haben zwei, der Herrscher, entweder hat der Herrscher gute, sage ich jetzt, Berater oder schlechte Berater. Der Herrscher allein, der kann nicht alles schaffen. Überleg dir, du hast ein Land, das Land, es gibt 5 Millionen Menschen. Wie kann er 5 Millionen Menschen kontrollieren? Wie kann er für 5 Millionen Menschen da sein? Meine, mittlerweile, du hast 10, sage ich jetzt so, wenn du 10 Kunden hast und du bist Berater für etwas Normales im Leben, du schaffst das nicht. Dann was denkst du, wenn du 5 Millionen Menschen hast und du musst für sie, sage ich jetzt, da sein, du musst dich um sie kümmern, du musst gucken, was sie brauchen und so weiter. Deshalb, der braucht Berater, der braucht Leute, die unter ihnen sind, dass sie für die Leute was tun, beraten und so weiter. Und diese Berater, die sind ein Ring zwischen der Herrscher und Volk. Das sind diese Berater oder Minister oder, sage ich jetzt, Vertreter von diesem Herrscher. Sind diese Leute gut? Der Herrscher wird gut fungieren und er wird Gutes tun. Sind diese Berater schlecht? Die werden ihm nicht die Wahrheit erzählen. Die werden nur, sage ich jetzt, ihm sagen, alles ist in Ordnung, alles ist gut. Damit er denkt, dass diese Leute gut arbeiten. Da sagt man, ja, aber der soll das selber was tun. Ja, selber, aber wie? Die werden ihm sagen, geh in dieses Dorf, geh in diese Stadt. Die bringen ihn Leute, die sagen, alles ist gut, alles ist normal, alles sehr gut. Und deshalb, barakallahu fikum, es ist sehr wichtig, dass derjenige, der verantwortlich ist, immer Leute sucht, die gut sind und die ehrlich sind und die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Der Autor, rahimahullah ta'ala, hat diesbezüglich eine Ayah als Beweis genommen. Natürlich, wenn man die Eier zum ersten Mal liest, sagt man, was hat das mit unserem Thema zu tun? Und zwar, barakallahu fikum, al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Das wird an jenem Tag des Gerichtes, der rechten Tag, werden Freunde miteinander verfeindet sein, mit Ausnahme der Gottesfürchtigen. Natürlich Freunde und sowas, das ist Al-Akhilla gibt es nicht auf Arabisch. Auf Deutsch, Entschuldigung. Dieses Wort Al-Akhilla, das ist Barakallahu fikum Plural von Khalil. Khalil, Barakallahu fikum, was bedeutet Khalil? Khalil, das kommt von Khalla. Khal bedeutet etwas, was drin geht, in den ganzen Körper. Deshalb man sagt man, yukhallilu al-lihya. Du sagst, wenn jemand Wudu nimmt, dann sollte man Wasser zwischen den Haaren von dem Bart bringen. Und dies sagt man Takhlil. Takhlilu al-lihya. Du bringst Wasser überall so. Was bedeutet hier, Achilla? Das sind diese Leute, die sich so mögen, dass diese Liebe, die sich so lieben, dass diese Liebe durch den ganzen Körper durch ist. Und deshalb, barakallahu fikum, Al-Khulla ist mehr als Liebe. Ist mehr als Liebe. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim alayhi salam als Khalil genommen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim so lieb, dass diese Liebe die höchste Stufe erreicht hat. Manche Leute sagen, Allah hat den Propheten geliebt und deshalb der Prophet ist Liebling von Allah. Das stimmt auch. Aber auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist Khalil al-Rahman. Auch. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, und das ist eine Überlieferung, die authentisch ist, und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat mich auch Khalil genommen, wie er Ibrahim a.s. auch Khalil genommen hat. Er hört auch, Allah liebt den Propheten s.a.w., sage ich jetzt mit dem höchsten Niveau der Liebe. Und der Prophet s.a.w. schaut mal, sagte, wenn ich jemanden als Khalil nehmen würde, wenn ich jemanden als Khalil nehmen würde, dann werde ich Abu Bakr als Khalil nehmen. Aber Abu Bakr ist ein Bruder im Islam. Und der Prophet Sassam sagte, als er gefragt worden ist, wen liebst du von Frauen am meisten? Er sagt, ihren Vater, Abu Bakr, Radwanullahi alayhi. Was ist jetzt, was ist diese Ayah mit unserem Thema? Was hat es damit zu tun? Schaut mal, dass wir die Leute, die sich voll gemocht haben, voll geliebt haben, werden am letzten Tag verfeindet. Warum verfeindet? Weil jeder sagt, der hat das gemacht, der hat mir das gesagt, ich habe das nicht getan. Außer diejenigen, die gottesfürchtig waren. Außer diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet haben. Was hat das damit zu tun? Das bedeutet, wenn du ein Herrscher bist oder Richter bist oder Verantwortlicher bist und du hast einen Berater, einen Minister, du hast einen Helfer und du magst ihn am meisten und der mag dich auch am meisten. Aber wenn ihr beide Allah nicht fürchtet, dann werdet ihr am letzten Tag Feinde werden. Warum? Weil ihr nicht nach der Religion Allah subhanahu wa ta'ala gewirkt habt. Das ist ein Sinn, damit man sagt, aha, wenn ich auch jemanden mag, aber wenn diese Person nicht geeignet ist, wenn die Person nicht geeignet ist für Ministerposten oder für, sage ich jetzt, Herrscherposten, dann sollte man ihn nicht nehmen. Dafür geeignet ist und der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Allah subhanahu wa ta'ala wa a'lam. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما بعث الله من نبي ما بعث الله من نبي ما بعث الله من إلا كان أمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه رواه أبو داود وهو صحيح إذن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لكل أمير أو خليفة بطانتان بطانة سوء وبطانة خير بطانة خير تأمره بالمعروف وتحضه عليه بطانة السوء تأمره بالشر وتحضه عليه يرحمك الله المعصوم من هذا من عصمه الله يعني الذي يعصمه الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر أن يكون له بطانة سوء تأمره بالشر وتحضه عليه. إذن نبي أو خليفة يكون له أعوان، إما أعوان يأمره بالمعروف أو أعوان يأمره بالشر، والله سبحانه. وهذا طبعا بارك الله فيكم كما مسألة الجليس السوء والجليس الصالح. يعني إما يكون عندك إنسان يأمرك بالخير أو يأمرك بالشر، إما إنسان يدعوك إلى الخير أو إنسان آخر يدعوك إلى الشر. فنسأل الله العافية والسلامة. فذلك هنا الحديث الآخر بارك الله فيكم جزاك الله خير، إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الإنسان خير، طب كيف يريد الله سبحانه وتعالى به خير؟ أن يكون هذا الإنسان نفسه الأمير، أن يكون صالحا، أن يكون محبا لله، أن يكون محبا لدين الله سبحانه وتعالى. فهذا إذا أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا يسر له وزير صدق، وزير صادق، وزير صادق، يعني من يعينه على الخير. إذا نسي ذكره، ما معنى إذا نسي ذكره؟ يعني إذا أراد الأمير أن يظلم أو أراد أن يأتي بشيء أو أراد أن يأتي بشيء يعصي فيه الله سبحانه وتعالى، يقول له اتق الله. وإن ذكر أعانه، يعني أعانه على الخير، وعانه بحيث أن يعينه دائما على أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان هذا الأمير كان في نفسه غير صالح، كان يريد الرياسة، كان يريد والعياذ بالله الشر، فهذا ما ييسر له وزير الصدق، إنما والعياذ بالله وزير سوء. وهذا مشاهد يا أخو، يعني هذا اليوم مشاهد. تجد من هو مثلا نائب الرئيس، من هو الذي ينقل للرئيس، من هم الذين يحيطون بالرئيس. وفي تاريخ الإسلام مر معنا كثير من الحالات أن السلطان ما كان يعلم شيء، لأن الحاجب كان في السلطان له حاجب، هذا الحاجب كان يأخذ عن السلطان كل شيء. فإذا كان هذا الحاجب من أهل الخير ازدهرت الأمور في البلاد، أما إذا كان من أهل الشر فكان هذا، يعني مثلا لما من أدخل القرامطة إلى دولة الإسلام، من هدم دول من دول الإسلام، هؤلاء وزراء الشر والعياذ بالله. واليوم في زماننا يعني حتى الإنسان العادي، خليكم من قضية الأمير والوزير والسلطان، حتى الإنسان العادي إذا كان من حوله أصدقاء هذا الإنسان إذا كانوا من أهل الخير يدله على الخير، إذا نسي يذكره اتق الله، إذا فعل خيرا أعانوه، إذا رأوا منه منكرا أمروه بالمعروف. ولكن إذا كان حول هذا الإنسان أهل شر والعياذ بالله، إلى أين سيدفعوه؟ للخير؟ لا، للشر، سيدفعوه للدنيا، ما هيدفعوه للدين. فنسأل الله العافية والسلامة، والإنسان يحرص على بارك الله فيكم أهل الخير ويكون مع أهل الخير. نسأل الله العافية والسلامة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. This next حديث is überliefern أبو سعيد الخدري und أبو هريرة رضوان الله عليهما. Dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, immer wenn Allah einen Propheten oder einen Khalifen sandte, hatte dieser zwei Arten von Beratern. Die einen raten ihm zum Guten und die anderen raten ihm zu Schlechten. Und kein Mensch ist unentfehlbar, außer demjenigen, welchen Allah von Fehlern bewahrt. Natürlich, das ist grob, sage ich jetzt, übersetzt, diese Überlieferung. Sehr grob. Weil die Übersetzung dort anders ist, denke ich. Eigentlich, das geht darum, man hat ein Khalif oder ein Nabi, der hat entweder eine gute Beratungsgruppe oder eine schlechte Beratungsgruppe. Das sind diese Leute, die unter ihm sind. Die erste, die befiehlt ihm zum Guten oder gebietet das Gute und unterstützt ihn beim Guten und anspornt diese Person zum Guten. Die zweite, die verlangen von ihm Schlechtes und die helfen ihm beim Schlechten und die haben Ansporn für ihn für das Schlechte. Und derjenige, der bewacht ist, oder derjenige, der keinen Fehler dabei macht, ist derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala bewacht wird. Aisha radhiallahu anha sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah einem Herrscher Gutes will, so schenkt er subhanahu wa ta'ala ihm einen aufrichtigen Berater, der ihn erinnert, wenn er vergisst, und der ihm hilft, wenn er sich erinnert. Und wenn ihm Allah etwas anderes will, so schenkt er ihm einen schlimmen Berater, der ihn nicht erinnert, wenn er vergisst und ihm nicht hilft, wenn er sich erinnert. Und das ist bei Abu Dawud überliefert und das ist in Sahih al-Jami', Barakallahu fikum. Auch die Überlieferung hier ist sehr grob übersetzt. Ich denke, die Übersetzung ist nicht so ganz, weil hier der sagte Minister eigentlich. Das ist Minister oder sage ich, bitte? Verantwortungsträger. Richtig, Verantwortungsträger ist schöner gesagt. Das wird jeder Emir, jeder Herrscher hat pass auf, Barakallahu, die Sache ist doch ist klar. Wir haben zum Beispiel einen Herrscher. Dieser Herrscher ist eine Person, eine Person. Diese Person kann, sag mal, okay, für 10, für 100.000 Menschen. Der kann sich um 100.000 Menschen kümmern. Aber wenn sie Millionen sind, wie soll er machen? Der braucht doch Leute, die ihm helfen. Zum Beispiel ein Minister für, sage ich jetzt, für Angelegenheiten des Staates. Ein Minister für Außenangelegenheiten. Ein Minister für Finanzen. Ein Minister und sowas. Und diese Leute, die unter dem Herrscher sind, das wird die zweite Gruppe, das sind diese Verantwortungsboards, sage ich jetzt. Verantwortungsboards, diese Barakallahu fikum, die sind ein Verknüpfungsring zwischen dem Herrscher und den Leuten. Und diese natürlich auch haben unter sich dann noch, jeder hat unter sich Leute, die helfen. Und so weiter. Das ist ein Herrscher, unter ihm Minister, unter ihm Verantwortliche, unter ihm Richter, unter ihm Soldat, unter ihm Polizist und so weiter. Das ist ein System eigentlich. Die Überlieferung hat damit zu tun, wenn diese Gruppe, die Verantwortungsgruppe, gut ist, die werden dem Herrscher auch helfen, Gutes zu tun. Wenn sie schlecht sind, dann wird er auch Schlechtes tun. Und die werden ihm alles so zeigen, als ob er alles richtig machen würde. Weil Masum, der Fehlerfreie hier, oder der vom Fehlern geschützt wird, ist durch Allah subhanahu wa ta'ala. Weil jeder Fehler macht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala schützt diese Person. Es kann sein, dass der Herrscher Fehler macht, auch wenn die Gruppe gut sind und so weiter. Aber die Fehler bei dieser Person sind immer weniger als bei den anderen Leuten. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Und dann kommt die Überlieferung von Aisha und das ist sehr schön. Schaut mal, eine Person. Diese Person ist gut, will Gutes tun. Diese Person ist ehrlich und gottesfürchtig. Diese Person wird zu Herrscher. Okay? Der will Gutes. Das ehrlich, der fürchtet Allah, diese Person, Allah unterstützt diese Person, hilft diese Person, indem diese Person ein Minister bekommt. Minister. Oder Verantwortungsträger. Verknüpfung zwischen ihm und dem Volk. Was macht diese Person? Wenn der Herrscher etwas vergisst, was das wird vergessen hier bedeutet, wenn der Herrscher sünden würde oder Schlechtes machen würde, der Verantwortungsträger und Minister sagt ihm, fürchte Allah, das ist falsch, was du machst, das geht nicht. Und wenn er etwas Gutes machen will, dann sagt ihm, mach weiter, das ist gut, was du tust. Jetzt aber, wenn die Person, der Herrscher ist, nicht gut ist, nicht Gutes tun will, nicht ehrlich, nicht gottesfürchtig, diese Person als Strafe eigentlich bekommt einen, wal'iyadhu billah, Verantwortungsträger oder Minister oder Vertreter, der Allah subhanahu wa ta'ala, der schlecht ist. Also wenn der Minister auch Schlechtes macht, ist ihm egal. Hauptsächlich, der lebt gut, der bekommt alles, was er will. Und das hat nicht nochmal, bitte, diese Überlieferungen sind nicht nur für Präsident oder König oder Khalif, sondern das ist für jeden, der Verantwortung trägt. Wäre das auch in einer Moschee? Eine Moschee wird geführt von einer Person. Diese Person, der braucht Leute, die ihm helfen. Wenn diese Leute schlecht sind, dann wird man Schlechtes tun. Wenn sie gut sind, dann wird man Gutes tun. Firma. Jetzt im Leben auch das Gleiche. Weil diese Sache, die ist Barakatafikum, etwas, was sage ich jetzt, in allen Bereichen zu finden ist. In allen Bereichen brauchst du Leute, entweder die dich gut beraten oder die dich schlecht beraten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Babu al-Nahyi an tawalliyati أو تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إن والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه متفق عليه وسبق في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها يعني ما أعنت عليها هذا يا أخوة في ذلك الذي يريدها لأغراض ولقصد ليس فيه خير أما إذا كان في قصد فيه خير وهو الأولى من غيره فلا بأس يطلبها لأنه قد يحقق من خلالها خيرا عظيما للمسلمين على كل لا ينبغي لأحد أن يطلب الإمارة أو أن يحرص عليها ليش يا أخوة لأنه قد يريد الإنسان بالإمارة أو بالحرص عليها أن يصل إلى أغراض شخصية إلى أهداف معينة فلذلك ما يفعل هذا أما إذا كان هو الأولى وهو يفهم هذا الأمر أنه لن يعان عليها وكذا وكذا وكذا فإذا طلبها وهو قادر ويريد خيرا بذلك، فيقول بعض أهل العلم لا بأس بذلك. لماذا؟ لأنهم استدلوا بقوله تعالى عن حكاية عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب أن يكون على خزائن الأرض. طب كيف نرد على هذا؟ قال أهل العلم، قال هذا شرع من كان قبلنا، وشرعنا ينافي ذلك، ما تعطى الإمارة لمن طلبها في ديننا، أما في ذلك الزمان نعم. والقول الآخر أن يوسف عليه السلام رأى أن الأمر يضيع وأن الأمر يتلاعب به، فلذلك طلب هذا الأمر. فلو كان هذا الأمر يجوز، وفي دليل على ذلك بارك الله فيكم حديث عثمان بن العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اجعلني إمام قومي في الصلاة، فقال: أنت إمامهم. فقال: أنت إمامهم. يعني مثلا أعطيكم مثال، أعطيكم مثال على هذا: أمير ما يحكم بالعدل، وأصلا ما عنده مقومات الإمارة، وهناك من يكون عنده مقومات الإمارة، معروف أنه ينفع الإمارة وكذا، فهذا الذي ينفع ما يطلبها ويبقى، والآخر يعيث في الأرض فسادا، فالذي يطلبها يأتي للخليفة ويقول له: هذا يعيث في الأرض فسادا. يقول له: طيب أعطيني من يستطيع يفعل. يقول له: أنا أستطيع لأنه قادر عليها. فلا بأس إذا كان من هذا الباب، من باب أنه يزيل الشر وما يكون عنده أغراض. أما إذا كان عنده غرض الرياسة والتسلط وأن يكون فوق الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما يعطى الإمارة. انتبه لهذا يا رعاك الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Kapitel 83: Verbot demjenigen, der danach fragt oder trachtet, einen Posten als Herrscher, Richter oder andere Verantwortliche zu geben. Verbot. Was ist Verbot? Wenn, pass auf, jemand, wenn jemand Herrscher, Richter oder irgend ein Verantwortlicher sein will, man gibt ihm das nicht. Was bedeutet das? Wenn jemand herrschen will, wenn jemand über die Leute sein will, wenn jemand bestimmte persönliche Ziele hat und da will man herrschen oder will man durch Herrschaft oder Richtertum oder sage ich jetzt Verantwortung, wird man das erreichen, dann darf man ihm diese Posten nicht geben. Ja, aber die Frage ist, wie wird man wissen? Wie wird man das wissen? Besser ist gesagt hier, man darf nicht demjenigen, der nicht in der Lage ist, eine Verantwortung zu übernehmen, eine Verantwortung zu geben. Weil es sein kann, die Person, die nicht gut ist oder die Person, die bestimmte Ziele hat, die man natürlich nicht veröffentlicht, man sollte ihm das nicht geben, weil die Person, die will nur herrschen oder Richter werden und so ist, damit er seine Ziele erreicht. Und so aufpassen. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu erzählte: Eins ging ich mit zwei Vätern, das wird väterlichste Seite, zum Propheten, das wird seine Verwandten. Da sagte einer der beiden zu unserem Propheten, zu ihm: O Gesandter Allahs, ernenne mich zum Herrscher über einen Teil dessen, was Allah, der Allmächtige, Erhabene, deiner Obhut anvertraut hat. Und der andere sagte das Gleiche. Da sagte sallallahu alaihi wasallam: bei Allah gewiss, betrauen wir niemals irgendjemanden mit einem Amt, der darum bittet oder gierig danach ist. Was bedeutet das? Eine Person ist gierig danach, Verantwortung zu übernehmen. Gierig danach, ein, sage ich jetzt, Führungsposten zu bekommen. Darf er das nicht bekommen? Das ist allgemein gesagt. Das ist Grund, sage ich jetzt, Urteil. Wer gierig ist, wer unbedingt herrschen will, bekommt er das nicht. Aber ist das so überall? Nein, das ist nicht überall so. Das heißt aber, pass auf, Barakallahu fikum, sagt Allah, eine Person will gerne Verantwortungsposten übernehmen. Die Frage ist, warum? Warum will man unbedingt Verantwortungsposten übernehmen? Es kann sein, dass die Person persönliche Interessen hat. Oder es kann sein, dass die Person, Barakallahu fikum, sagt Allah, etwas erreichen will und deshalb will er Verantwortung übernehmen. Es kann sein, dass die Person das missbrauchen will. Das ist gegeben, überall. Und weil diese, sage ich jetzt, Gedanken da sind, sollte man eine Person, die gierig nach einer Stelle ist oder Amt oder unbedingt das haben will, nicht geben. Weil diese Person, es sein kann, dass diese Person das Amt missbraucht. Und damit wir diese Person selber erstmal schützen und das Amt schützen, dann bekommt er das nicht. Das ist Schutz für die Person, weil die Person, Barakallahu fikum, wenn er das nicht bekommt, dann wird er auch keinen Missbrauch machen. Und deshalb hast du die Person selber geschützt. Vor Sünde. Und dann auch, das hast du das Amt geschützt, indem diese Person, die Interessen hat, das nicht bekommt. Dann aber kommt dazu, und zwar, wenn man sagt, aha, aber es gibt doch einen Beweis im Koran. Und zwar, Yusuf a.s. sagte, Al-Aziz von Ägypten, der sagte ihm, Ij'alni ala khazain al-Ard. Er nenne mich zu, sozusagen zu Finanzminister. Ich bin treu und ich bin wissend. Und er wollte die Finanzen übernehmen. Okay, hier kommt bei uns, wir geben niemanden ein Amt, wenn diese Person gierig und unbedingt das haben will. Und jetzt Yusuf a.s. sagte, er nenne mich zu Finanzminister. Wie können wir das kombinieren? Die Kombination ist so, erstens, dass man sagt, das war in der Religion von Yusuf a.s. und in unserer Religion wurde das aufgehoben. Aber das ist leicht gesagt, weil diese Aufheben muss klar sein. Und es gibt keine Klarheit. Zweitens, man könnte sagen, in so einem Fall, das geht, dass man einen Verantwortungsposten oder Amt verlangt. Wenn man geeignet ist und wenn man genau weiß, dass man etwas Gutes für die Umma machen kann, da kann man das verlangen. Wenn man in der Lage ist, das heißt angenommen, wir wollen ein Minister haben für, sage ich jetzt, Gesundheitsminister. Und es gibt 5 Leute, die geeignet sind, die könnten Gesundheitsminister werden. Einer von ihnen ist Arzt. Der hat viel Erfahrung. Der ist bekannt unter den Leuten, dass er treu ist, dass er den Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Die anderen 4, einer hat mit Gesundheitswesen überhaupt nicht gearbeitet. Der andere ist ein guter Mensch, aber der hat keine Erfahrung und so weiter. Und der Imam das ist der Khalif, der will jemanden von ihnen zu Gesundheitsminister nennen. Der guckt und vielleicht will er einen nehmen. Dann kommt der Arzt, der sagt ihm, ich bin Arzt, ich habe Jahre Erfahrung mit diesem Thema, deshalb lass mich dieses Amt übernehmen. Ich werde Gutes tun. Man kann ihm das geben. Wenn der Emir, wenn der Sultan, der Herrscher oder der Verantwortliche das einsieht, erstmal, dass diese Person keine persönlichen, sage ich jetzt, Interessen dahinter hat und dass die Person nicht gierig ist, sondern man merkt, die Person, der will nutzen, der will was tun und ist fähig, das zu machen. Und als Beweis nochmal, Barakallahu fikum, Uthman ibn Abi al-As, das Hadith, Barakallahu fikum, ist bei At-Tirmidhi und bei Abu Dawud, und das Hadith ist authentisch. Uthman ibn Abi al-As kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte ihm, O Gesandter Allahs, nenne mich zu Imam für mein Volk. Ich will Imam für sie werden. Der Prophet sagte, du bist ihr Imam. Der hat doch verlangt, ihr Imam zu werden. Und der Prophet hat das akzeptiert. Warum? Weil er geeignet war. Aber bei dem anderen, der Prophet sagte, nein, ich gebe euch nicht. Weil er merkte, die wollten was anderes erreichen. Oder er merkte, es gab andere, die fähiger sind als diese Leute. Die fähiger sind als diese Leute. Deshalb, Barakallahu fikum, sagt Allah, man sollte nicht gierig werden, einen Posten zu nehmen. Man sollte nicht verlangen. Aber wenn das notwendig ist und es gibt niemanden, der besser ist, dann sollte man das verlangen. Das heißt, ich gebe Beispiel dafür, was klar ist, klarer ist zum Beispiel. Angenommen, wir sind in einem Dorf. Es gibt dort 5, 6 Leute, die Koran kennen oder die Koran lesen können. Und einer von ihnen ist Koranlehrer. Der ist bekannt, dass er gelernt hat und der kennt sehr gut Koran. Und die anderen, die können ein bisschen, aber die machen Fehler beim Koran. Und wir wollen einen Imam. Ja, der soll sich nicht zurückziehen, weil es keinen gibt. Deshalb, der soll sagen, ja, ich kann, ich mache das. Aber wenn diese Person schwach ist oder diese Person, sage ich jetzt, bestimmte Interessen hat, dann wird er nicht genannt. Auch wenn er fähiger ist als die anderen. Und das ist hier der Sinn. Und der Khalif oder der Herrscher sollte das entscheiden. Wallahu ta'ala ala wa ala. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, als Abschluss für diesen Kapiteln, was wir genommen haben über Sultan und Herrscher und über, Barakallahu fikum, diese Ämter und Positionen. Man sollte Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, man sollte nicht gierig sein, und wenn man Emir oder wenn man Sultan, Herrscher wird, der sollte sich nicht freuen. Der sollte sich nicht freuen. Viele Leute freuen sich, wenn sie ein Amt bekommen oder Verantwortung bekommen, die Armen. Und die wissen nicht, was am letzten Tag passieren wird. Der Emir am letzten Tag, der wird erstmal nach hinten geschoben, bis alle Leute erstmal befragt werden. Weil wenn er Unrecht getan mit einem, der wird zur Rechenschaft gezogen. Und deshalb, das ist nicht leicht, eine Führungsposition zu übernehmen. Viele Leute, die sind gut. Wisst ihr, Umar ibn Abdul Aziz, als er Khalif ernannt worden war, was er gemacht hat? Die Leute haben ihn gratuliert, aber er hat geweint. Er hat geweint. Man könnte sagen, vor Freude, nein. Er hat geweint, er hat gesagt, wie soll ich vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mich fragt? Und er hat seine Frau, Fatima mit Abdul Malik, er hat ihr gesagt, bereite dich vor für Zeiten, die sehr schwer sein werden, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns nach jeder Sache fragen wird, was wir tun. Die anderen, während die anderen sich gefreut haben, der war traurig, weil er wusste, Radwan Allah alayhi, was dahinter steckt. حسب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ذاكته، لو أن بغلة في العراق عثرت لسئلت عنها يوم القيامة. فان ماولتير ماولتير ام عراق، عمر فان المدينة، فان ان ماولتير ام عراق أمفلت، dann wird Umar danach gefragt. Und so ist Gerechtigkeit, und das ist, was wir brauchen, um die Muslime zu führen. Aber natürlich, Barakallahu fikum, man sollte nicht immer ideal sein. Idealismus kann nicht immer richtig sein. Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Wir fangen das nächste Mal mit einem neuen Buch von Riyad al-Salihin, und zwar Kitab al-Adab. Das wird Buch der Regeln, Barakallahu fikum, und das sind sehr schöne Themen, die wir nehmen werden dann. Das bedeutet, der kommt erstmal über Al-Haya, und das kommt über verschiedene Themen. Das ist sehr schön. Und da reden wir, wie man isst, wie man trinkt, was man sagt, was man tut. Das Ganze, wie Ibn Ta'ala, werden wir, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, haben. Khair. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.